I'm glad for your sake, but I'm sorry for mine. 1968 ist das gewesen und es klingt großartig. Man hat halt bis heute diese 3-4 Melodien im Ohr und sonst gar nichts, was das Sir Douglas Quintett betrifft. Doch dieser Mann, Doug Sam, der zu Hause in San Antonio um die Ecke im Eastwood Country Club T-Bone Walker, Junior Parker, Bobby Bland und Hank Ballard gesehen hatte, der dann 45er, also Singles von Jimmy Reed und Fats Domino hörte, dessen Mutter sich nicht in der Welt zurechtfinden konnte, der Sohn da nachging und die sich um nichts in der Welt erklären konnte, warum schwarze Musik auf ihren weißen Jungen solch eine Magie ausübte. Dieser Mann, Doug Sam, ging so und er sang so, als habe er all die Erwähnten noch im Ohr. Und für einen weißen Jungen in diesen schwarzen Clubs oder in diesem ganz bestimmten schwarzen Club, diesem Eastwood Country Club, akzeptiert zu werden, war, erinnerte sich Doug Sam später, wie ein Vertrag bei den New York Yankees. Die nächste Musik, die heißt I Don't Want, das Sir Douglas Quintett.